Erster Mann sagte Josef, dein Vater ist krank. Josef nahm seine zwei Söhne, Manasse und Ephraim, mit. Zweiter Mann sagte Jakob, dein Sohn Josef ist da. Jakob wurde stark und setzte sich im Bett auf. Dritter Jakob sagte zu Josef, Gott kam zu mir in Kanaan. Er segnete mich dort. Vierter Gott sagte, ich mache dich stark. Du wirst viele Kinder haben. Viele Völker kommen von dir. Ich gebe dieses Land deinen Kindern für immer. Fünfter deine zwei Söhne, die in Ägypten geboren sind, gehören mir. Ephraim und Manasse sind wie meine Söhne Ruben und Simeon. Sechster andere Kinder, die du später hast, gehören dir. Sie bekommen Land wie ihre Brüder. Siebter ich kam aus Mesopotamien. Meine Frau Rahel starb auf dem Weg in Kanaan. Es war kurz vor Bethlehem. Ich begrub sie dort. Achter Jakob sah Josefs Söhne. Er fragte, wer sind diese Jungen? Neunter Josef sagte, das sind meine Söhne. Gott hat sie mir hier gegeben. Jakob sagte, bring sie her, ich will sie segnen. Zehnter Jakob war alt und konnte nicht gut sehen. Josef brachte die Jungen näher. Jakob küsste und umarmte sie. Elfter Jakob sagte zu Josef, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Aber Gott hat mir sogar deine Kinder gezeigt. Zwölfter Josef ließ die Jungen zurücktreten. Er verbeugte sich tief vor seinem Vater. Dreizehnter Josef nahm die zwei Söhne. Er stellte Ephraim links von Jakob und Manasse rechts von Jakob. Dann führte er sie zu Jakob. Vierzehnter Jakob streckte seine rechte Hand aus. Er legte sie auf Ephraims Kopf. Ephraim war der Jüngere. Er legte seine linke Hand auf Manasses Kopf. Manasse war der Ältere. Jakob kreuzte seine Hände. Fünfzehnter dann segnete Jakob Josef. Er sagte, Gott, vor dem Abraham und Isaak lebten, war mein Hirte. Er war immer bei mir, seit ich geboren wurde. Sechzehnter der Engel, der mich aus Not rettete, segne die Jungen. Mein Name und der von Abraham und Isaak sollen in ihnen leben. Sie sollen viele Kinder haben auf der Erde. Siebzehnter Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Kopf legte. Das gefiel Josef nicht. Er nahm die Hand seines Vaters. Er wollte sie auf Manasses Kopf legen. Achtzehnter Josef sagte zu seinem Vater, nein, lieber Vater. Dieser ist der erste Sohn. Lege deine rechte Hand auf seinen Kopf. Neunzehntes sein Vater sagte, ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Manasse wird ein großes Volk. Er wird stark. Aber sein jüngerer Bruder wird stärker sein. Seine Kinder werden sehr viele Menschen sein. Zwanzigster an diesem Tag segnete Jakob sie. Er sagte, die Menschen in Israel werden sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So machte er Ephraim wichtiger als Manasse. Einundzwanzigster dann sagte Jakob zu Josef, ich werde bald sterben. Aber Gott wird bei euch sein. Er bringt euch zurück in das Land eurer Väter. 22. Ich gebe dir ein Stück Land. Ich habe es den Amoritern mit meinem Schwert und Bogen weggenommen. Du bekommst es vor deinen Brüdern.